das letzte Grobschnittkonzert im Jahre 1979 geht so langsam dem Ende zu. Ich möchte euch zum Schluss, wie immer, unsere Mitglieder vorstellen. An der Bassgitarre, der zärtliche Wolfgang! Come on! Unser Sänger, unser Gitarrist, Willi Wildschwein! An den Tasteninstrumenten, Volker Mist! Und am Luftballon Heike. Ah, der Schwarze. Am Schlagzeug Erok. Der kleine Junge, der immer im unpassenden Augenblick hier seine Späße treibt, das Licht fährt, singt. Kein anderer als Klein Ernie alias Toni Muff Molle. Molle, Molle! Ja, es wird immer spannender. Der einzige Gastarbeiter bei Grobschnitt, nach wie vor am Mischpult, mitten unter euch, Geheimrat Günstig aus Wien in Österreich. Ja, dieser Geheimrat Günstig ist für seine seltenen Instrumente bekannt. Ihr müsst jetzt mal da vorne hingucken, dann wird er euch wieder eine alte österreichische Volksweise vorspielen. Ja, das letzte Mal dieses Jahr, Nili Rosso. Tja, wir sehen uns live wieder, heute in 10 oder in 11 Monaten, genauer gesagt nächstes Jahr im Oktober oder im November. Bis dahin gibt es keine Laufauftritte mehr. Wir wünschen euch einen schönen Heimweg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss in Wuppertal! Hey! got you just in time. Got my dress in turning. I'm gonna to have you. I'm gonna to have you. Gonna make that you're mine, babe. I wanna love one about you. I wanna stay with you. Gonna make that you're mine. Sing with you, man. I got a man like you, man. How are you? You're walking by, baby. Yeah.